Meine Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Jetzt begrüße ich die Fernsehzuschauer auch noch. Die Radiozuhörer habe ich gerade schon begrüßt. Wir haben hier angefangen. Nochmals um Entschuldigung, bitte euch auch heute um Entschuldigung, dass es ein bisschen sich verzögert hat im Fernsehen. Unser Thema heute Nacht heißt heimliche Vorlieben. Erzählt mir von euren heimlichen Vorlieben. Von so kleinen Marotten, von Schmankern, von Angewohnheiten, die euch vielleicht sogar ein bisschen peinlich sind oder die wirklich niemand wissen sollte. Aber mir könnt ihr sie hier erzählen. Wir sind ja hier ganz unter uns. Also heimliche Vorlieben. Telefonnummer, wie immer, 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Was macht ihr so richtig gerne, aber heimlich? Im Dunkeln, unter der Bettdecke, vielleicht auch im Hellen, aber eben immer dann, wenn ihr alleine seid. Ich bin gespannt auf Felix. Felix ist 18 Jahre alt. Hi. Hallo? Ja, Felix. Schönen guten Abend, Domian. Schönen guten Abend. Guten Morgen, ja. Ja, guten Morgen. Ich grüße dich. Also, ja, ich bin erstmal ein Stammhörer von dir. Das ist schön. Ja, bin ganz so endlich mal durchgekommen. Ja. Bin ich jetzt im Fernsehen? Nein. Du bist im Fernsehen. Ja, super. Also, ich höre dich auch ganz normal am Telefon, nicht wie die meisten anderen. Bursche, ja. Jetzt also, erzähle mir von deinen heimlichen Vorlieben. Wir fiebern alle. Du sagtest unter der Bettdecke. Zum Beispiel. Mein Geheimnis, eigentlich klingt es ein bisschen vulgär, aber es ist, also erstmal erzählen, und zwar, wenn ich so leichte Blähungen habe, dann liebe ich, das geht natürlich nicht bei allen, es geht so bei bestimmten Typen, dann liebe ich es mal beim, wenn der Duft so gerade durchsteigt durch die Decke. Reden wir von einem kräftigen Lungenzug? Ja, genau, von einem einzigen. Na, ich meine, wenn es ganz, ganz hart kommt, mal zwei, aber dann sogar wenn es draußen kalt ist, mache ich die Decke hoch und dann muss gelüftet werden. Dann muss, also erstmal genießt du es? Einmal, atmest tief durch. So ein gewisses, gewisse Schockreaktion vielleicht auch, ich weiß es nicht genau, ob es jetzt wirklich ein Genuss ist oder eher so ein, ja, so wie bei Bitter Lemon, wo man im ersten Moment sich zusammenzieht, ja. Aber es ist verbunden schon mit einer gewissen Lust, sonst würdest du es ja, ja nicht machen. Will ich nicht machen, ja. Jetzt habe ich gerade am Anfang nicht richtig kapiert, wann du das machst. Hat das auch damit zu tun, was du zum Beispiel gegessen hast? Ja, es kann ja sein, dass der Pups nach einer Bohne schöner riecht als der nach einem Kotelett oder so. Ich habe jetzt darüber keine Statistik geführt. Kann ich dir nicht genau sagen, wann das jetzt so der Fall ist. Aber also normalerweise würde ich sagen, die Blähungen, die auf Stress folgen, die sind nicht so angenehm. Die sind nicht so angenehm? Nein, also. Ja, also, die dürfen auch nach nichts riechen. Das ist nicht, also, ja, so ein ganz bestimmter Typ. Kann ich nicht beschreiben. Ja, wie oft kommt das vor, dass du das machst? Halt so zwischendurch mal. Zwischendurch mal nicht. Ich ziehe mir nur gerade ein, weil ich halt heute diese Sehung habe, sonst. Wie gut, dass du weit weg bist. Ja, so ganz weit. Ich bin in Hessen. In Hessen? Ja, so ganz weit ist das ja nicht. Ja, nein, ich meine, ich höre gerade so noch über Radio. Ich bin aber der Letzte, der euch über Radio hört. Ach, du empfängst uns nicht im Fernsehen? Nein. Nein. Das heißt, du kannst mich auch gar nicht sehen jetzt. Ich habe dich schon ein paar Mal gesehen, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Felix, wie ist denn das so am Tage, wenn es dich dann so blähungsmäßig überkommt? Kann es auch schon mal sein, dass du dann in so ein Eckchen gehst, damit der Luftstau da richtig funktioniert und du dann auch mal... Klingt gut, wie du das beschreibst, aber nein, das nicht so. Ich gehe eher ins Eckchen, um gleich da in Ruhe zu entlüften, damit es die anderen nicht stört. Ach so. Aber nicht, um jetzt da zu schnuppern, nein. Das ist eine richtige heimliche, klassische Vorliebe, glaube ich, die man eigentlich auch gar nicht erzählt. Oder hast du schon mal jemanden erzählt? Ich denke, es ist aber auch nichts Schlimmes dabei. Nein, nein, nein. Was meinst du? Das ist nicht so irgendwie sozial tief, wie jetzt bei Aisha oder so. Also nein. Nein, nein. Es wird dich auch niemand verachten, deshalb. Wer weiß, wie viele von euch da draußen dieses auch immer wieder tun und gerne tun. Also was mir jetzt auch neulich aufgefallen ist, ich habe jetzt eine Uhr mit einem neuen Lederarmband und das ist jetzt irgendwie so komisch gegerbt worden. Mhm. Und da steigt dann auch, wenn ich im Unterricht sitze, so manchmal so ein bisschen diese Gerbersäure raus. Felix, du bist ein Schnüffler. Ja, ein Schnüffler, das kann sein. Du magst wahrscheinlich auch, wenn du neue Schuhe hast, dieses Leder, den Ledergeruch, was? Ja, aber nicht, wenn ich sie schon zu lange im Sport anhatte. Das nee, das ist klar. Aber ich meine auch den Ledergeruch von außen. Ja, was Neues. Wahrscheinlich liegt an dem neuen Duft, der irgendwie nicht so oft, so häufig vorkommt. Ja, wo wir gerade schön beim Thema sind, Stichwort Leder und so, gibt es da vielleicht sogar eine erotische Komponente, dass dich Ledergeruch, haben ja ganz viele Leute, ne, dass sich Ledergeruch irgendwie in Fahrt bringt? Ist nicht der Fall. Ist nicht der Fall. Ich ziehe zwar gerne so Lederstiefel an, um damit rumzulaufen, weil ich die sehr angenehm finde, aber nicht jetzt sexuelle Erregung damit verbinden. Welche Gerüche erregen dich denn sexuell? Passt zwar nicht so ganz zum Thema, aber du bist so ein netter Kerl, das muss ich jetzt von dir wissen. Danke. Ja, du aber auch, was ich jetzt auch nochmal loswerden. Ja, natürlich jetzt, wenn ich Frauen rieche. Ja. Ja, also ich meine jetzt nicht irgendwie so in Richtung, wie heißt das, Natursekt und Kaviar oder so. Nee, sowas nicht. Aber jetzt, ja, eine schöne Frau, die so, die halt angenehm riecht. Ja. Also nicht irgendwie nach Schweiß oder so, ja, sondern irgendwo. Typisch weiblichen Geruch. Typisch weiblich, ja, das kann man nicht umschreiben. Ist kann man nicht. Da stecken bestimmt irgendwie Hormone drin oder so. Das stimmt, genau. Ganz geheimnisvolle Sachen, die man jetzt künstlich nachbauen kann, habe ich gelesen. Ja, das ist eine Gemeinheit. Die wollen sie eigentlich und da kannst du jetzt im Supermarkt unter die Nase halten, dann soll man was einkaufen. Ja, man kann jetzt zum Beispiel auf dem Bauernhof eine Sau parfümieren und die Männer denken, das ist eine Frau. Oder umgekehrt. Ja. Ne? Also so hat man, habe ich das gelesen zumindest mal. Felix. Also ich mache dann nicht sowas, wie dass ich dann aufhöre zu bellen oder so, wie ich das schon bei dir alles gelernt habe. Hunden hängt man sowas um, dann hören sie auf zu bellen. Nein, so ist es nicht, aber ich rede dann noch weiter. Ich danke, nee, halt, das wollte ich noch fragen. Hast du dieses schon mal irgendwann jemandem erzählt? Mit dem Pupsen und dem Atmen und so? Müsste ich jetzt so, nein. Nee, habe ich jetzt niemandem so erzählt. Ich weiß noch, in der Jugendherberge, dann haben wir irgendwann mal um die Wette gebläht. Da habe ich bei einem anderen beobachtet, der hat die Nase reingehalten und richtig tief durchgeatmet. Hast gedacht, gute, also, geile Idee. Andere. Ja, kann sein. Noch andere. Felix, danke für deinen Anruf. Danke. Und für deine Offenheit. Ja, ich meine, ja, ich kenne hier ja keiner, ist ja egal. Völlig anonym. Mach's gut. Ja, also viel Spaß noch. Mach's Dankeschön. Gut. Tschüss, Felix. Heimliche Vorlieben. So heißt unser Thema. Und ich möchte mit euch darüber reden. Ich möchte, dass ihr mich einweiht in eure ganz geheimen Vorlieben und Marotten und Angewohnheiten. Petra, 34. Ja, das bin ich, glaube ich. Das bist du, ja. Hallo, Domian. Hi. Ist ganz komisch. Ich höre dich irgendwie da übers Telefon und sehe dich und irgendwie kommt das alles zeitversetzt. Das ist ein bisschen seltsam, aber ich glaube, wir können uns doch gut verständigen. Ja, ich denke auch. Also, mein Thema ist meine Vorliebe zu Frauen. Deine heimliche Vorliebe? Meine heimliche Vorliebe, ja noch. Und ich denke, das wird auch weiterhin heimlich bleiben, weil ich bin verheiratet. Seit wann? Zwei Kinder. Zwei Kinder? In einer Kleinstadt. Wie lange bist du verheiratet? Oh, 17, 18 Jahre. 18 Jahre schon? Mhm. Moment, du bist 34? Mhm. Was sagt mein Rechengehirn? Wann hast du geheiratet? Mit 18. Mit 18 Jahren? Ja. Früh. Ja, und meine gut, ich habe diese Vorliebe schon früh entdeckt, aber habe gedacht, ich passe mich irgendwie den Normen an, weil es besser ist. Wann hast du es denn gemerkt, dass dir Frauen auch gefallen? Also eigentlich schon in der Pubertät, muss ich sagen. Da fing das schon an. Und wie hast du das gemerkt? Ach, das fing einfach so an mit diesem, weißt du, kennst du dieses Spielchen, so Flaschen drehen und so? Mhm. Und da fing das schon an. Dann habe ich gedacht, naja gut, das macht jeder durch. Und habe ich Bravo gelesen, da stand das auch immer, man muss sich keine Sorgen machen. Also ein Flaschendrehen insofern, dass es sich dann erregt hat, wenn die Flasche bei Frauen stehen liegt. Ja, genau, und, ja. Also, ja, du hast aber noch nie ein Erlebnis mit einer Frau gehabt? Doch, ich habe zurzeit eine heimliche Beziehung gehabt. Du hast eine heimliche Beziehung gehabt? Ja. Erzähl mal davon, wie lange läuft die schon? Ja, etwa ein Jahr, ein bisschen über ein Jahr. Und wie hast du die kennengelernt? Bei der Arbeit. Ich arbeite in einer Videothek, das ist auch alles sehr klein. Und Videothek? Bitte? Videothek? Mhm. Und ja, da habe ich die halt kennengelernt. Und ist das eine richtige Liebe zwischen euch beiden? Ich würde sagen schon, ja. Mhm. Allerdings hat sie halt auch einen Freund. Ja. Auch schon 10 Jahre. Mhm. Bloß sie möchte sich auch nicht so gerne wegen ihrer, weiß ich nicht, Konventionen da so da irgendwie offenbaren. Wir haben schon überlegt, irgendwie eine größere Stadt zu ziehen, aber irgendwie ist das alles nicht so. Du lebst mit deinen Kindern und deinem Mann zusammen. Mhm. Ja. Wie ist denn das Verhältnis zu deinem Mann? Eigentlich recht gut. Recht gut. Schläfst du mit deinem Mann auch noch? Ganz selten, ja. Mhm. Wenn du mit deinem Mann schläfst, denkst du dann an deine Freundin? Mhm. Auf jeden Fall. Also es ist manchmal auch so schlimm, dass ich dann, wenn ich da halt, ja, es tut mir dann halt auch irgendwie weh, ne? Mhm. Ich schlafe halt mit ihm und irgendwo kommen diese Bilder halt von der Frau wieder in den Kopf. Mhm. Du denkst aber nicht an ihn, wenn du mit deiner Freundin schläfst? Nein. Nein, überhaupt nicht. Nein, absolut nicht. Und die wirkliche sexuelle Erfüllung findest du derzeit bei deiner Freundin? Ja, nur. Mhm. Wie macht ihr das? Ich finde das sehr schwierig, weil du hast ein Haushalt, zwei Kinder, einen Mann, sie ist in festen Händen. Wie trefft ihr euch? Wo trefft ihr euch? Also jetzt nur während der Arbeit oder halt auch privat? Ja, naja, also während der Arbeit tauschen wir auch keine Fertigkeiten oder sowas aus. Ist ganz geheim. Das soll ja keiner mitkriegen. Mhm. Und wir treffen uns meistens in unserem, wie heute, mein Mann hat Nachtschicht, sie wird auch nachher noch gleich hierher kommen und nun bleibt sie meist bis morgens oder ich fahre zu ihr, wenn ihr Mann, ihr Freund Nachtschicht hat und auf? Wir sind auch schon zusammen im Urlaub gewesen. Ehrlich, ihr beiden? Mhm. Also ihr kaschiert das so als gute Freundinnen oder wie? Nach außen hin. Nach außen hin, ja. Also dein Mann denkt, das ist so eine gute Freundin von dir. Ja, ja. Der würde wahrscheinlich aus allen Leuten fallen, wenn der das erfahren würde, oder? Also er hat so eine Andeutung, also ich sage mal nicht bei ihr jetzt direkt. Also er weiß vielleicht, dass ich Frauen nicht abgeneigt bin. Mhm. Aber er denkt sich dabei wirklich nichts. Sonst ist sicher sehr spannend und sehr aufregend. Das ist wahnsinnig aufregend. Das ist auch, aber auch manchmal frustrierend. Frustrierend und belastend. Mhm. Ich glaube, dass das auf die Dauer nicht geht, Petra. Ja. Ich glaube, auf die Dauer ist es nicht in Ordnung. Wer weiß denn eigentlich davon, von eurer Liebe? Also eine gute Freundin weiß. Nur eine gute Freundin. Das heißt, sonst läuft alles ganz geheim bei euch. Mhm. Es ist natürlich auch was Schönes, weil das ist so euer Ding, ne? Eure Welt. Ja, es ist so. Wo niemand einen Zugang hat. Und ja, du kannst halt immer auch irgendwo dahin flüchten, wenn es dir irgendwie schlecht geht. Du weißt ganz genau, okay, wenn du dich jetzt mit ihr triffst, dann ist es halt schön. Du hast so eine Erholungsphase, aber es ist hinterher nachher wieder umso schlimmer, wieder in die Realität rauszukommen. Träumst du schon mal davon, mit ihr eine richtige Beziehung zu führen, mit ihr zu leben? Oh ja. Ja. Klar. Träumt sie auch davon? Doch schon, ja. Also, Petra, ich sag mal weniger als ich. Warum weniger? Weil sie dich weniger liebt oder weil sie noch ängstlicher ist? Ich denke mal, weil sie noch ängstlicher ist. Mhm. Ist sie in deinem Alter? 29. Petra, ich finde und hoffe, dass über kurz oder lang diese geheime Beziehung zu einer öffentlichen Beziehung wird. Also das wäre wirklich nur die einzige Möglichkeit, wenn wir hier irgendwie wegziehen. Ja, klar. Mhm. Halt trennen und also dieser Kleinstadt. Weil, halt. Ja, aus verschiedenen Gründen. Einmal betrügst du nur wirklich deinen Mann. Ne? Ganz, ja. Ganz ein. Ist es völlig egal, ob du das mit einem Mann oder mit einer Frau machst. Du betrügst deinen Mann. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon mal absolut nicht in Ordnung. Und das andere, der andere Aspekt ist, dass du wahrscheinlich viel glücklicher wärst, wenn du mit dieser Frau zusammenlebst. Ja, bloß ich habe halt, ich meine, du bist ja auch bisexuell. Ich habe jetzt auch gerade dein Buch gelesen, Jenseits der Scham, das fand ich auch ganz klasse. Muss ich dir nochmal Lob aussprechen. Dankeschön. Und was da so rüberkommt, ist auch irgendwie toll, dass man, ich meine, man soll halt irgendwie seinen Dingen nachgehen, glaube ich, ne? Ja, also die Interviewerin ist ja heller von Sinn und die natürlich dieses auch sehr propagiert, ne? Ja, dass eben. Man das leben soll. Da gehört ein bisschen, wenn man das erst so spät, denke ich mal, auslebt, dann... Aber es ist mit 34 noch nicht zu spät, Petra. Ach, das ist auch mit 60 noch nicht zu spät, Mensch. Ich hoffe. Also, ich wünsche dir, für dich und deine Freundin, eure Liebe, alles Gute und verhalte dich fair deinem Mann gegenüber und sag's ihm bald. Ich gebe mir Mühe. Petra, alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss, Domian. Thomas, 21. Hallo. Thema heimliche Vorlieben. Ja. Du bist am Zug. Ja, Domian, schon seit meiner Kindheit nehme ich Schnuller. Babyschnuller. Du bist jetzt nicht böse, wenn ich ein bisschen lache? Nee, bin ich nicht. Ich finde es ja auch nicht gerade normal. Seit deiner Kindheit nimmt der jetzt 21-jährige Thomas Schnuller. Wann nimmst du Schnuller? Ja, immer wenn ich allein bin. Das ist also, wenn ich Fernsehen schaue. Hast du jetzt auch einen neben dir liegen? Ja. Ehrlich? Mal hören, hier sind mehrere. Ja, bitte. Ich will. Wie, sind die in so einem Döschen drin oder wie? Nee, ich hab die so in der Hand, die kleppern. Achso. Ich glaube, ich habe schon mal mit jemandem gesprochen, der so eine Marotte hat. Vor einiger längerer Zeit. Also immer wenn du alleine bist. Immer wenn ich alleine bin. Und Fernseh schaue oder lese, was auch immer. Und da liege ich im Bett und fühle mich dann auch ganz geborgen und wohl. Wie süß eigentlich. Wie schade, dass du kein Bildtelefon hast. Wir würden dich alle gerne jetzt mit Schnuller sehen. Das glaube ich. Mit meinem Teddy bestimmt auch noch. Den habe ich aber nicht. Also, das ist immer, wenn du alleine bist. War das denn, du lebst jetzt allein, du lebst auch alleine, ne? In der eigenen Wohnung? Ja, ich lebe allein. Ja. Wie war denn das, als du noch bei deinen Eltern zu Hause gewohnt hast? Ja, da habe ich das auch gemacht. Also, ja, du fällst doch auf. Der Mutter fällst doch auf. Der Vater auch. Ja, klar. Dann, also das war ja schon früher, während der Kindheit, war dann also wie ich Teenager war, war das auch so, dass ich einen Kampf mit der Mutter geführt habe, dass sie diese immer versteckte und dann auch zerschnipselt hat mit der Schere. Und wie hast du dann neu, und wie hast du dann neue bekommen? Ja, ich habe mir dann neue gekauft. Ach, das hast du... Entschuldige. Und das machst du heute auch noch. Du gehst in irgendeinen Babyfachhandel und kaufst dir Schnuller. Ja, richtig. Gibt es da verschiedene Größen eigentlich? Ausführungen? Ich habe immer nur von der Marke Mam. Mam. Also die Marke ist die beste. Genau. Die sind besonders weich und glitschig. Und die haben auch so tolle Wölkchen so an der Seite als Muster. Und die gibt's in Blau, Gelb, Grün, Weiß. Welche Farbe bevorzugst du? Ich bevorzuge gelb-weiß. Gelb-weiß, ja, alles klar, würde ich auch machen. Als du dann so 15, 16, 17 warst und zu Hause gewohnt hast, haben die Eltern nicht gedacht, mein Gott, mit dem Jungen stimmt was nicht? Wir müssen zum Psychologen gehen? Nein, die sagten schon, dass das nicht normal ist, dass es nicht so gehen kann, dass ich ständig da in eine andere Welt flüchte. Ja. Aber da ja sonst alles außenrum wirklich toll lief, Abitur und so, und ja, sonst recht normal war und auch Kontakte zur Außenwelt hatte, war das auch kein Problem. Hat man das dann so hingenommen? Hat man gesagt, naja, lieber das als irgendwelche Drogen. Ne? Natürlich, klar. Was machst du eigentlich? Ich kann mich natürlich nicht mehr erinnern, als ich einen Schnuller im Mund hatte, das liegt schon einige Jahrzehntchen zurück. Man hat das Ding Pop drin und spielt man dann an der Zunge mit an diesem Gumminippel da rum? Ja, man lutscht da. Also man lutscht. Man saugt und man dreht ihn dann auch. Das ist so meine Spezialität, dass ich mit der Zunge dann so rumdrehe. Ja, gibt das nicht schlechte Zähne, habe ich mal gelesen. Ja, habe ich auch immer gesagt, aber ich habe keinerlei Probleme mit den Zähnen. Ich war öfters beim Zahnarzt, ja, also nichts, weder Plombe noch sonst irgendwas, nicht schief und so, also perfekt. Aber dem Zahnarzt hast du nicht erzählt, was du heimlich immer machst abends? Nein. Ja. Das weiß ja niemand. Du lutschst da gerne dran. Ja. Kommst du sonst in Sachen Lutschen zu kurz? Nein, natürlich nicht. Ich hab eine feste Beziehung und so und hab da schon, also sexuell oder so, habe ich da keine Probleme. Läuft auch alles ganz normal? Alles ganz normal. Hast du eine Freundin oder einen Freund? Freundin. Eine Freundin, weiß die das? Nein. Die weiß das nicht? Nein. Wie lange hast du die Freundin schon? 3 Jahre. 3 Jahre und die weiß das nicht? Nein. Das finde ich abgefahren. Stell dir mal vor, die hört uns heute Abend. Ja, ich hoffe es immer nicht. Die erkennt dich doch in der Stimme wieder. Hm. Aber ich meine, das ist ja auch nicht so schlimm. Wahrscheinlich liebt die dich dann noch viel mehr. Der geht das Herz auf, wenn die dich da im Bett liegen sieht mit dem Schnuller. Ja, so richtig süß, ne? Die total können wir süß. Verteilen oder so. Jetzt sag mir bitte wieder, also das heißt, immer wenn sie da ist, wenn du mit ihr zusammen bist, versteckst du deine Schnuller hinterm Schrank. Ja. Und es passiert dann auch nichts. Nee, es passiert dann nichts mit dem Schnuller. Andere Sachen passieren schon. Ja, ist mir schon klar. Ist dann, vermisst du den Schnuller denn dann nicht? Nee, vermisse ich nicht. Also immer wenn ich dann beschäftigt bin, habe dann eine Ablenkung, bin so in Gesellschaft und da habe ich auch keine Probleme mit. Hast du den eigentlich, das habe ich gar nicht richtig mitbekommen, auch beim Schlaf im Mund? Beim Schlafen auch. Beim Schlafen auch. Mhm. Aber er fällt dann meistens raus oder so, ne? Ist ja normal. Ja. Und warum hast du der Freundin das noch nicht erzählt? Ja, ich weiß nicht, ich finde das schon irgendwie ein bisschen peinlich. Ich meine, ein 21-jähriger Typ, der mit Schnuller im Mund rumrennt, Also ich prognostiziere mal, wenn das so weitergeht mit dir, hast du mit 61 auch noch die Schnuller im Mund. Ja. Ja, dumm, was soll ich tun? Gib mir einen Tipp. Nein, ich finde es in Ordnung. Ich finde es völlig in Ordnung. Du bist ein netter, normaler junger Mann mit Freunden. Ja. Mit Abitur? Ja. Was wollen wir denn mehr? Ich bin wirklich ganz normal. Nur das gibt mir halt den entsprechenden Kick, so wenn ich so allein bin, weißt du? Also außer der Mutti und dem Papa. Und vielleicht Geschwistern, ich weiß nicht, hast du Geschwister? Ja. Sie ist aber noch klein, sie weiß das nicht. Die weiß es nicht, also außer Mutter und Vater wissen es sonst keine Leute? Nein. Hey. Und dann rufst du hier bei mir an, das ist ja schon mutig, ne? Ja, ich habe gedacht, da sind ja so viele Leute, die sich bei dir outen und da habe ich gedacht, jetzt mach ich das auch mal. Vielleicht willst du das ja, du willst erkannt werden. Nein, ich glaube nicht, dass so viele Leute die Sendung sehen, die mich kennen. Ja, ich habe da schon Sachen gehört. Ja. Bist du denn entschlossen, weiter so die heimliche Masche zu fahren, deiner Freundin gegenüber? Naja, ich denke jetzt nach der Sendung, ich weiß nicht, du hast es jetzt hier so locker dargestellt, vielleicht soll ich sie doch mal erzählen. Ich fände es wirklich überhaupt nicht schlimm. Ich finde es, ganz ehrlich, ich finde es fast schon liebenswert, sowas. Ja. Ich finde es überhaupt nicht abartig oder irgendwie blöd oder so, einfach nur nett. Also du meinst, es ist also nichts Schlimmes? Nein, ich werde dich jetzt nicht an einen Psychologen verweisen. Nee, weil mir ist das schon peinlich in dem Sinn, weißt ja, du? Ich mein. Hast du einen guten Freund, ein paar Kumpels? Ja, habe ich. Die wissen das wahrscheinlich auch nicht, ne? Nein. Spielst du Fußball? Nein. Ich hab mal Handball gespielt. Ach so. Ich dachte gerade, also in solchen Sportgruppierungen wäre das natürlich besonders verpönt, ne, wenn das rauskäme. Ja, natürlich. Ja. Also. Und dein allerbester Freund weiß es auch nicht. Das weiß niemand. Was kostet eigentlich so ein Schnuller? Ich glaube, die Kosten im Doppelpack sind die meistens so an die 6 Mark. Also geht ja noch. Und wie lange hält so ein Schnuller bei dir? Ach, die halten schon, also so ein Jahr bestimmt, kannst du sagen. Die werden dann zwar immer dicker und so, ne? Die dunsen dann so auf oder quellen auf. Ja, die quellen auf und dann denkst du, ja okay, jetzt kaufe ich mir wieder neue. Und irgendwann entsorgst du sie dann? Dann entsorge ich sie. Nee, ich entsorge sie eigentlich nicht, ich sammle sie natürlich. Ne? Ach, du sammelst die noch? Ja klar. Wie viel hast du denn schon? Oh Gott, wie viel habe ich schon? Ich schätze mal so 80. Ach, es wird ja immer doller. Ich wollte das Gespräch schon beenden. Jetzt erzählt er mir noch, dass er 80 Schnuller schon hat. Und wo hast du die versteckt? Die habe ich im Schrank. Ja, und da geht deine Freundin nicht mal ran in den Schrank? Nee. Stell dir mal bitte vor, die macht irgendwann den Schrank auf und sieht da 80 Schnuller. Die Arme fällt aus allen Wolken. Die ist am Ende. Vielleicht soll ich es ihr doch wirklich sagen. Ja, die glaubt an gar nichts mehr. Ich meine, ich habe hier 6 aktive Schnuller und der Rest ist passiv im Schrank ausgemustert. Es ist ein Wunder, dass sie es noch nie entdeckt hat, zufällig. Ja, es ist wirklich ein Wunder. Also ich habe mir da auch nie groß Gedanken drüber gemacht. Also Thomas, bekenne dich zu deinem Schnullertum vor deiner Freundin. Ich finde es völlig in Ordnung. Okay, und wenn die da Probleme mit hat, ne, dann soll die mich mal anrufen. Da werde ich dir das schon mal sagen, dass das in Ordnung ist. Okay, das finde ich klasse von dir, das ne? Werde ich tun. So vereinbaren wir das. Ja. Und wenn ich nicht zu euch höre, dann liebt ihr euch mit Schnuller. Ja, okay. Okay. Tschüss, Thomas. Ja, ciao, Dominik. Ja, tschüss. Hardy, 30. Yo. Heimliche Vorlieben. Hardy, heimliche Vorlieben. Auch Schnuller? Nö, nicht Schnuller. Sondern? Also, ich habe Fische zu Hause, weißt du, Aquarien. Ich bin leidenschaftlicher Aquarianer. Du bist leidenschaftlicher Aquarianer? Ja. Habe ich auch noch nie gehört, das Wort. Aquarianer. Ja. Du hast also Fische. Fische. In einem Aquarium. Und, also, vorzugsweise Goldfische. Mhm. Also, Zuchtform, wie Teleskopaugen. Ja. So. Hardy, geht aber bitte noch ein bisschen näher an den Telefonhörer. An der Telefon. Ja, so ist es schön. Das mache ich. Ja. Goldfische. Goldfische, ja. Wie groß ist das Aquarium? Also ich habe mehrere Aquarien und also mein größtes, das ich habe, das ist an die 400 Liter. Mhm. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, wie viel 400 Liter? Sag mal wie lang, 2 Meter, 1 Meter? Nee, das ist ungefähr 1,50 Meter lang und vielleicht 50 Zentimeter breit. Aber du züchtest die ja nicht, ne? Bitte? Du züchtest diese Fische ja nicht. Doch. Aber du züchtest sie doch sicherlich heimlich. Nö, heimlich nicht. Warum hast du dich dann zu unserem Thema gemeldet? Ja, ganz einfach, weil ich eine bestimmte Vorliebe habe. Mit den Fischen? Ja. Was kommt denn jetzt für eine Sauerei? Also, ja, sorry. Ja. Ich bin ganz gewappnet. Also, Goldfische. Ich schaue in die Becken rein und ich schaue mir meine Fische an und ich habe die Fische gern und ich habe sie schon recht lange und ich hole mir dabei einen runter. Nein, das glaube ich nicht. Doch. Das gibt's nicht. Du kriegst doch keinen Hof von einem Goldfisch. Doch. Ach, Hardy. So. Wenn das der Fall ist, bist du völlig, völlig pervers. Nein, das bin ich nicht. Das glaubt nicht. Nee. Du sitzt vor einem Aquarium, nackt. Oder auch nicht nackt? Ja. Und du kriegst eine Erektion, wenn da 5 Goldfische entlang schwimmen? Nein, also so, du stellst es dir total falsch vor. Ja, ich meine, die Tiere, die kennen einen doch, weißt du? Ja. So wie du da reinguckst in das Becken, so gucken die Tiere auch raus, weißt du? Und wenn du das Futter schon so siehst, die schwimmen her ins Becken. Wenn du ranläufst an das Aquarium, also, dann schwimmen die her an die Scheibe. Also, und ich, halt. Ich hoffe davor und ich gucke sie an und ich finde sie total geil. Und es erregt dich, wenn der Fisch, der Goldfisch, aus dem Aquarium auf die Hose, auf deine Hose guckt. Was heißt das, auf meine Hose? Ja. Die gucken halt raus aus dem Becken. Und das erregt dich? Und ja. Ich finde das... Ich ziehe halt bei einen Abweis. Und das erregt dich sexuell, wenn die Fische dich angucken. Ja. Ich habe hier so viel schon gehört. Ich denke immer, es ist nicht zu toppen, aber das habe ich noch nie gehört. Jemand, der sich erregt fühlt, wenn Fische ihn angucken. Ja, ich finde es total gut. Ich finde es echt gut. Ich bin ja hin und her gerissen, ob ich das glauben soll. Auf, vielleicht bindest du mir jetzt den Megabären hier auf. Nee, das tue ich nicht. Ich weiß, es hört sich verrückt an oder so, aber ganz ich habe das jetzt auch von noch niemand gehört. Hast du das denn jemandem schon mal erzählt? Also, jetzt so direkt noch nicht. Hast weil es kommt ja irgendwo schon doof, weißt du? Wenn ich jetzt meine Kumpels erzähle, hey Jungs, also hört mal her. Die Kumpels halten dich auf. Wenn ich ins Aquarium reingucke und ich gucke mir meine Fische an und ich wichse mir dort nebenher ein, weil ja. Ich meine, das kommt ja schon irgendwo drum. Hast du eine Freundin? Im Augenblick nicht, ne. Aber du hattest sicher mal eine. Ja, ist ja klar. Ja. Und hat die auch bei dir gewohnt? Ja. Fünf Jahre lang. Fünf Jahre lang? Ja. Hat die das mal mitbekommen? Nö. Nö. Aber das war während dieser Zeit auch? Auch während dieser Zeit, ja. Auch während dieser Zeit. Aber gehst du denn dann extra leicht bekleidet vor das Aquarium? Ja, ich muss dich jetzt also, fragen. Also, ich also mit Sicherheit. Ich meine, so wie man halt so zu Hause rumläuft. Ich meine, so in der Short und ja. Im Unterhemd oder so. Klar, logisch. Ja. Ja. Also, man, so wie halt normal. Also, was total blöd an. Wie gucken die Fische eigentlich, wenn du gekommen bist? Wenden die sich also, angewidert wenn, ab, oder wenn wie? Wenn ich ans Aquarium ran, oder wenn ich an die Becken ranlaufe, ja. Also, dann kommen die Fische schon automatisch hergeschwommen, das weil sie ja davon ausgehen, die dass fressen. Es jetzt was zu fressen gibt, ja. Weil es ja jetzt, weil es Futter gibt, weißt du? Ja, ja. Und na, ich meinte das gekommen in einem anderen übertragenen Sinne. Wenn du einen Orgasmus hattest, ja. Was machen die Fische dann? Gucken die dich weiter an oder wutsch, sind die weg? Ja, ich denke schon. Also, weißt du, ich hocke halt da so davor, weißt du, und glaubst du denn im Ernst, der Fisch sieht dich? Das ist halt schön, weißt du, die ziehen mir dabei einen ab und die gucken so raus oder die tümpeln da vor der Scheibe so rum und dann. Ja, und dann kommt's. Hier mache ich was mit. So, ja. Glaubst du im Ernst, dass die Fische dich wahrnehmen? Sehen? Also, ja. Also was wahrnehmen schon, Goldfische, ja. Was meine Goldfische angeht, ja. Ja. Gibt es denn einen Fisch? Ich glaube, die nehmen mich wahr. Meine Goldfische mit Sicherheit. Also, die Goldfische machen dich am meisten geil. Ja. Ja. Also, weißt du, ich habe mehrere Fische. Ja. Aber ich bin mir eins sicher, hey, die Goldfische, und die leben auch recht lange, und ich habe sie auch schon recht lange, bestimmt schon seit 6-7 Jahren, und die können recht alt werden, die Tiere. Ja, ja. Ja. Wie ist das denn, wenn du im Meer badest und du siehst da Fische, geht's dann auch rund bei dir? Also, nö, also im Meer baden tue ich nicht. Ach, das tust du nicht, ja, ja. Nee, also ich habe schon öfters irgendwo in der Karibik Urlaub gemacht, aber da halte ich mich dann im Pool auf. War, ich gehe nicht gerne ins Meer. War Hardy immer schon so? Kommt das aus, sind das frühkindliche Erfahrungen mit einem Goldfischglas vielleicht? Ich habe schon seit schon recht lange irgendwie. Nee, wann hast du denn ich frage dich jetzt mal ernst und setze voraus, dass es stimmt, aber ich glaube immer noch nicht so ganz recht. Wann hast du das zum ersten Mal bemerkt, dass der Fisch dich anmacht? Da war ich glaube 16. 16. Mhm. Aber ja. Sonst ist bei dir auch alles in Ordnung? Ich denke schon, ja. Ja. Also mit meinen Freundinnen habe ich bisher immer schon einen normalen Geschlechtsverkehr oder so, wenn du mich jetzt. Aber das ist halt, ich meine. Aber, ich weiß schon, dass es pervers ist. Ich weiß schon, dass es so. Naja, das ist schon eher ein bisschen sehr schräg, sagen wir so. Ich weiß es schon, aber. Ich meine, du schadest ja niemandem, selbst dem Fisch schadest du nicht. Ja, ich weiß schon, dass es irgendwo eine Absurkappe ist, aber. Wenn du mit einer Frau schläfst oder mit einer Freundin, mit der du 5 Jahre zusammen warst. Ja. Ich hoffe nicht, dass du dann an den Fisch gedacht hast. Also. Nee, in dem Augenblick habe ich mit Sicherheit nicht an den Fisch gedacht. Weißt du, das ist für mich, ich trenne das irgendwo, weißt du? Ja. Das hat jetzt nichts mit Frauen zu tun. Mhm. Oder so. Wenn ich jetzt mit einer Frau im Bett bin oder so, dann denke ich mit Sicherheit nicht an Fischen, aber ich mache es halt gern, weißt du? Ja. Verstehe mich bitte richtig. Nein, nein, also ich bin ja schon beruhigt jetzt. Wenn ich dann in dem Zimmer bin, ich habe ein ganzes Zimmer. Mhm. Also es ist ein Zimmer, das ist eingerichtet mit lauter Aquarien. Mhm. In verschiedenen Größen. Weißt du, was du bist? Du bist ein Exhibitionist vor Fischen. Ne? So könnte man sagen. Ne? Ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung. Ja, das kann schon sein. Also, Hardy, okay. Das ist die ungewöhnlichste heimliche Vorliebe, die ich bisher gehört habe. Neben meinem berühmten Hackfleischmann. Aber das ist auch noch wieder eine andere Story. Jo. Das ist auch eine Nummer härter. Ich danke dir für dein Vertrauen. Jo. Oder für die schöne Geschichte, sagen wir es so. Und ich bedanke mich, dass du zugehört hast. Ja, klar, tue ich gerne. Bei solchen Sachen immer. Ja. Alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Mach weiter so. Tschüss, Hardy. Tschüss. 1.37 Uhr auf die Sekunde und jetzt machen wir ein Passi. Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Wer von euch sich sehr gerne einmal mit mir nicht nur übers Telefon unterhalten möchte, sondern persönlich, so Auge in Auge, vis-à-vis. Die nächste Woche bietet die Möglichkeit dazu. 12. März. Am 12. März bauen wir hier in Köln auf dem Rudolfplatz mitten in Köln ein Domian-Studio auf. Und jeder, der Lust hat, sich mit mir zu unterhalten, kann oder sollte vorbeikommen und kann dann in mein Studio, in dieses kleine Studio mitten auf dem Rudolfplatz, reinkommen und sich mit mir unterhalten, über welches Thema auch immer. Übertragen wird es ab 0 Uhr am 12. März hier im WDR Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Die Sendung dauert 2 Stunden, also wir haben wunderbar Zeit, uns zu unterhalten. Man kann auch anrufen während der Sendung. Aber das Besondere ist halt, dass ihr vorbeikommen könnt und euch persönlich mit mir unterhalten könnt. 12. März, Köln, Rudolfplatz, von 0 Uhr bis 2 Uhr geht die Sendung. Und wer vorbeikommen möchte, sollte schon ein bisschen früher da sein. So, heute heißt unser Thema heimliche Vorlieben. Welche heimlichen Vorlieben habt ihr? Telefonnummer 0180 5678 111. Julia. Julia. Ja, hallo. Wie alt ist denn Julia? Ich bin 25. Julia. Und du hast dich zu dem Thema bei mir gemeldet. Genau, heimliche Vorlieben. Mhm. Und die willst du mir jetzt verraten? Ja, das ist so ein Anecken an die letzte Anruferin von gestern. Ja. Mit dem SM. Ja, du Stück, ne, die gerne beschimpft wurde. Ja, ich bin nicht die, die gern beschimpft wird, ich bin die, die beschimpft. Ah, welche Schimpfworte benutzt du denn? Die, die mein Partner gerne hören möchte. Also ich bin dominant. Ja. Und ich führe das heimlich aus, weil ich lebe in einer Partnerschaft, in einer ganz normalen. Mhm. Mein Freund ist weder dominant noch devot. Mhm. Und so habe ich einen Sexualpartner. Du sprichst so wunderbar Schweizerisch. Rufst du aus der Schweiz an? Aus Österreich. Aus Österreich. Bitte meine Entschuldigung, liebe Österreicher. Ich weiß nämlich, dass wir mittlerweile auch sehr stark wahrgenommen werden in der Schweiz. Deswegen kam ich jetzt gerade auf die Idee. Nein, Österreich. Ja, erzähl weiter, Julia. Ja, und für diesen Zweck habe ich eine eigene Folterkammer. Wo? Ja, dazu haben wir einen Keller gemietet in der Stadt, wo ich wohne. Aha. Weil man muss das entsprechend ausstatten, wenn man das professionell macht. Mhm. Du machst das professionell? Ja, also ich mache also kein Geld damit, aber ausgebaut ist das Ganze so, dass man wirklich fast den ganzen SM-Bereich damit abdecken kann. Mhm. Jo. Das kostet so ein Studio. Oh, so eine genau. Folterkammer. Also die Möbel, die man dazu braucht, die sind wirklich sehr teuer. Sag mal, so ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, was das kostet. So im Mark ausgedrückt, 20.000 Mark. 20.000 Mark. Ja, und da gehst du dann heimlich hin und triffst dich mit deinen Leuten. Genau, also mit einem. Mit einem, ja, mit einem. Ja. Und das ist euer, achso, da kommt sonst niemand anderer rein in den Keller. Nein, das ist rein, meine dominante Ader auszuleben, habe ich einen Partner. Wie aufregend, das ist also euer ganz geheimes Reich, dieser richtig. Keller. Richtig. Und du bist ja ein kleiner Lusttempel. Ja, und du bist aber in einer festen Partnerschaft. Genau. Gehst natürlich folglich deinem Freund oder Mann auch permanent ran. Ne? Naja, wie man sieht, ich schlafe ja nicht mit dem Partner, mit dem Sexualpartner. Na gut, aber es ist was Sexuelles, was da abgeht. Ne? Ja, was geht? Fragen wir doch gleich weiter. Was geht da ab? Ja, das ist so. Also wenn wir uns treffen, natürlich Lederkostüm auf meiner Seite. Mhm. Er auch. Das beginnt mit Halsband umlegen, Kette. Also du legst ihm das Halsband um? Natürlich. Ja. Dann wird er mal vom Boden gezogen, durch den ganzen Raum, bis zum Stiefel lecken. Mhm. Ja, und dann sind die einzelnen Stationen, der Raum ist so mit Stationen ausgestattet. Da gibt es dann die einzelnen Möbel, die dazu gebraucht werden. Mhm. Beschreibt mal die Stationen und die Möbel. Ja, da hätte man, kennst du das vielleicht, ein Andreaskreuz? Ein Andreaskreuz? Beschreib uns das mal. Das ist ein X aus Holz, ja. So circa 2 Meter groß, mhm. mit eben wieder Ketten und Ösen zum Anfesseln. Da wird er dann so mit allen Vieren festgemacht? Genau, mit allen Vieren. Und er ist nur bekleidet mit irgendwelchen Lederaccessoires oder Ketten oder so? Genau, meistens einen Ledertanga oder einen Lederbody. So, du aber auch, ne? Du hast auch Ledersachen an. Genau. Mh? So, jetzt hast du ihn festgeschnallt. Was dann? Ja, dann gibt es immer ein Repertoire von verschiedenen Peitschen und Gärten. Mhm. Und dann wird der Körper aufgewärmt, sozusagen. Mhm. Ja, und dann geht es weiter mit Klammern. Mhm. Brustklammern. Hoden. Klammern an den Hoden. Ich wollte es schon jetzt sagen, ja. Ja, vielleicht nicht das richtige Thema. Doch. Hier kann man über alles reden. Also wir sind ja einiges gewohnt. Nee, machen wir weiter. Es ist leider so, dass das SM noch nicht so gesellschaftsfähig ist. Ach, man hört aber sehr viel mittlerweile darüber. Es ist sehr modern geworden. Ja, man spricht viel. Früher, vor ein paar Jahren, war das ja noch das super Tabuthema und Geheimnis. Bei uns in Österreich ist es noch immer tabu. Ja, aber die Österreicher sind auch so drauf, ne? Einige, bestimmt. Ja, es gibt in Wien gibt's Clubs. Auch der Österreicher an sich hat gerne mal eine Wäscheklammer an der Hode. Ne? Dein Freund zum Beispiel. Ja. Also es sind dann Klammern an den Hoden, was natürlich für uns, die wir nicht so gestrickt sind, schauderhaft in der Vorstellung ist. Ja, es kommt ganz drauf an, ob der, mit dem ich das halt mache, ob der jetzt eher gedemütigt werden will oder ob er Schmerz zugefügt haben möchte. Gehen wir mal weiter in den Stationen. Was ist denn, wir überspringen vielleicht, ne, oder beschreib einfach mal weiter, wie es dann weitergeht. Ja, also das war mal das Andreaskreuz, dann geht es weiter zu einem Strafbock. Mhm. Wie soll ich dir den beschreiben? Ja, das ist im weitesten Sinn ein Tischchen, so eine Viererbank. Mhm. Also mit den Füßen kann er links und rechts unten auf so Brettern knien. Ja. Und mit dem Oberkörper liegt er über so eine Lederbank. Ah ja. Und das ist wieder zum Anfesseln. Mhm. Dann wird er dann bestraft, beziehungsweise wenn er möchte, im Analbereich Schmerzen zugefügt oder mit Dildos oder wie auch immer. Ja. Welche Schmerzen fügst du ihm im Analbereich zu? Ja, das kann über Dildo einführen bis zur Fistfucking, also alles inbegriffen sein. Wobei das ja noch, wenn jemand das gewohnt ist, nicht schmerzhaft sein muss, ne? Es muss nicht schmerzhaft sein, aber wenn es einer aus Schmerzliebe macht, dann ist es wahrscheinlich doch. Mhm. Aber die Dildos sind nicht gespickt mit Nägeln oder so. Nein, das wollen wir nicht hoffen. Blutige rutsche ich nicht ab. Ja. Nee. Was ist denn die absolute Steigerung? Was ist so, mehr geht nicht? Naja, ich denke mir, der SM-Bereich lässt sich gar nicht. Man kann dem gar kein Ende setzen. Naja, aber in eurer Beziehung jetzt, wo ist Schluss? Was ist das Krasseste, was du mit deinem Partner. Spät Schluss eigentlich. Ja, sag mal, was das Heftigste war, was du mit ihm gemacht hast bisher? Ja, mit Nadeln auf jeden Fall, würde ich sagen. Und du stichst ihn mit Nadeln? Ja. Wo stichst du ihn mit Nadeln? Also das fängt an mit Brustwarzen durchstechen, mit klinischen Nadeln. Mit klinischen Nadeln, also ihr achtet doch schon sehr auf die Hygiene. Die werden desinfiziert und alles, das muss man schon werten. Ja. Also es ist eine Wegwerfnadel, Einmalnadel. Ja, genau. Durchstechen, beziehungsweise auch mit, wie heißt das, für die Nähte im Krankenhausbedarf mit Fäden, also mit den desinfizierten Fäden, Brustwarzen zusammennähen, also durch beiden durchstechen. Sehr abgefahren. Ja, habe ich noch nie gehört, sowas. Ja, es ist halt krass. Wenn man dafür nicht offen ist oder das kein Verständnis dafür hat, dann klingt das eher wie zu Tode foltern. Mhm. Und gleich geht das dann halt auch mit Sicherheitsnadeln, kann man das machen, im Hodenbereich oder durch die Vorhaut. Ist es denn da nicht schon mal zu wirklich schlimmen Unfällen gekommen, dass es eine Blutung gab, die ihr nicht in den Griff bekommen habt? Oder? Das Witzige daran ist, weder Brustwarzen noch die Vorhaut noch die Haut am Hodensack blutet stark. Mhm. Bitte nicht ausprobieren zu Hause, wenn ihr nicht. Das möchte ich auch dazu sagen. Das ist wirklich nur für die. Für Fachleute, ne? Für Profis. Also Profis in dem Sinne, die sich damit gut auskennen. Und da ich dominant bin, würde ich es nie an mir selbst ausprobieren. oder machen wir. So, Julia, heimliche Vorlieben. Das ist eine ganz geheime Welt, die du ja praktizierst. Richtig, das ist dein Leben eigentlich, ja. Was machst du so normal in deinem Leben vom Beruf? Lehrer. Lehrerin? Ja, Pädagoge. Für welche Fächer? Für Englisch. Englisch? Informatik. Ja. Und Textilekunst. Du bist wahrscheinlich so eine ganz brave, schüchterne Lehrerin, ne? Na, eigentlich die nicht. Immer mit rotem Kopf steht, wenn es um irgendein sexuelles Thema geht in der Klasse. Na, so bin ich nicht. Nein, so nicht. Aufgeschlossen. Na, doch. So ist es nicht. Aber diesen Bereich versuche ich halt aus dem Privaten. Ja, ist klar. Aber deine Schüler würden die Hände mit dem Kopf zusammenschlagen, wenn die dich dann mal so sehen würden. Die würden reihenweise umfallen. Ja, das glaube ich. Oder extrem Respekt vor dir bekommen. Ne, kann ja, ja sein. Nein, ich weiß so, nicht, ob jetzt, die Schüler noch jetzt, schon damit was anfangen können. Ja, klar. Jetzt will ich von dir wissen, du hast gerade so gesagt, du gehst ihm ja eigentlich nicht fremd. Ich finde, dass du ihm schon fremd gehst, weil das ja nur eine extreme sexuelle Geschichte ist. Du schläfst zwar nicht mit dem Typ, also es kommt zu keinem Geschlechtsverkehr. Ne? Nein. Ihn erregt das aber wahrscheinlich elementar. Ne? Ja, und er kommt auch meistens zum Orgasmus. Wie kommt er zum Orgasmus? Machst er steigert sich da vom Schmerz her und von dem Empfinden so hinein, dass er ejakuliert. Von alleine oder hilfst du von so ein bisschen? Alleine. Von alleine. Von alleine. Das heißt, du fasst ihn überhaupt nicht an. Nein, also das Einzige, wie ich ihn anfasse, ist beim entweder Klammern ansetzen, mhm. schlagen oder nähen oder was immer ansteht. Also er kommt er hat wirklich den Orgasmus, ohne dass du anfasst und ohne dass er anfasst. Richtig. Das ist ja schon recht klar. Ich werde überhaupt nicht angefasst. Er greift meinen Körper nicht an. Das ist mir klar, aber ich wollte fragen, ob er sich selbst denn anfasst oder kommt... Er braucht das gar nicht. Er hat da so eine geistig-sexuelle Spannung in sich, das ist... Das ist ja doll. Das war wirklich toll. Also er hat, er kann es nur aufgrund der sehr hohen Erregung, kommt es dazu. Mhm. Genau. Erregt es dich denn auch sehr? Vermutlich ja, ne? Also es ist bei mir eher so, sexuell ist die Erregung nicht so stark. Es kommt mir im Kopf ab. Aha. Nicht so stark, sagst du, aber etwas auch schon. Etwas, aber ich onanier weder, noch komme ich danach, noch sonst irgendetwas. Es ist mehr wirklich so, das in der Hand haben und... Mhm. Das durchführen, ja. Also es ist ein Hobby oder der Spaß daran, wirklich mal also richtig Macht über jemanden auszuüben, ne? Ja. Mhm. Man ist so, er bittet nicht jetzt so auf allen Vieren darum, dass ich es mache. Er sagt mir, was ich machen soll. Mhm. Was er sich wünschen würde. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich ihn zwei Stunden lang demütige. Mhm. Aber du gehst dann all seinen Wünschen nach. Ja, der Reihe nach und eben wann ich es für richtig finde, dass ich was ich mache. Gab es schon mal einen Wunsch von ihm, den du ausgeschlagen hast? Ja. Welchen? Das hat für mich mit Sex nichts mehr zu tun, Kaviar und Natursekt. Das ist nicht mein Fall. Mhm. Und wenn du dann von, wie lange dauert? Ich vermute, dass so eine Session lange dauert, ne? Oder? Naja, zwei Stunden. Zwei Stunden. Aber dann bist du ja schon, der Adrenalinspiegel ist wahrscheinlich sehr hoch, ne? Wenn du von, ja, ja. Gehst du dann in die Schule? Da müsste ich das in 4 oder 3 Uhr in der Früh machen. Nein. Hey, du kommst ja nach Hause und legst dich ins Bett und schläfst? So ähnlich, ja. Ziehst dein braves Nachthändchen an mit Rüschen und Spitzen und schläfst? Ja, sowas habe ich nicht, aber so ähnlich geht's ab. Aber du bist denn wirklich, ich frage jetzt nochmal, nicht doch irgendwie latent sexuell erregt, dass du dann zumindest mit deinem Mann schlafen möchtest? Nein. Das nicht? Ich bin wirklich zu 80%ig im Kopf damit. Warum hältst du das geheim für deinen... Ist das dein Mann? Ist das seid ihr verheiratet? Nein, wir sind nicht verheiratet, aber schon seit 5, 6 Jahren zusammen. Mhm. Warum hältst du das vor ihm geheim? Warum? Könntest du es ihm nicht auch so erklären wie mir, dass es eigentlich sexuell gar nicht so viel für dich von Bedeutung? Er wird das nicht verstehen. Mhm. Also für ihn ist SM im Sexualbereich sicher nicht existent. Mhm. Hast du Angst, dass es mal auffliegt? Nein. Habe ich nicht. Hast du nicht. Ich habe auch nicht so ein großes, schlechtes Gewissen dabei. Ja, wollte ich gerade fragen. Also es macht ja auch nicht so zu schaffen. Nein. Weil das sind zwei ganz verschiedene Welten. Das ist wie Tag und Nacht, ja. Und du liebst deinen Mann sehr, deinen der Partner? Ja, natürlich. Ich habe ein Kind mit ihm. Also es fehlt auch am Sexualleben überhaupt nichts. Mhm. Ich habe ganz normalen aufgeschlossenen Sex mit ihm. Ob das jetzt anal oder oral oder irgendwas ist, das ist ganz egal. Ja. Wo hast du denn diesen Partner kennengelernt? Den kenne ich schon über 10 Jahre. Und irgendwann habt ihr euch das gegenseitig anvertraut, dass ihr... Ja, das passiert, wenn man zusammen in den Swingerclub geht. Ach, du gehst mit deinem... Und man sieht das. Ach so. Ich bin vor Jahren gegangen. Also mit deinem Partner? Mit ihm, ja. Mhm. Und da sind wir auf das gekommen, haben sie mal ausprobiert. Also ich war nie dafür, dass ich devot bin. Ihm hat es gefallen und dann hat sich das so... ergeben. Das war gerade ein bisschen missverständlich. Bist du mit deinem Lebenspartner in den Swingerclub gegangen? Oder mit diesem Mann? Das war mein bester Freund, ist heute noch mein bester Freund. Hast du mit diesem besten Freund oder mit diesem Sadomaso-Partner auch schon mal irgendwann richtig geschlafen? Nein, nie. Liegt da nicht? Haben auch gar keine Probleme mit ihm. Ah ja, aber liegt da nicht was in der Luft, dass das vielleicht doch irgendwann mal passieren sollte? Überhaupt nicht. Er hat auch eine feste Beziehung. Ja. Also ganz klar getrennt alles, ganz heimlich und eine wirklich auch heimliche Vorliebe. Genau. Wie oft kommt das vor im Monat? Ein bis zweimal. Ein bis zweimal. Freust du dich da richtig drauf? Ja, doch. Und du musst da wahrscheinlich... Abwechslung wieder. Ja. Und du hast du deine Sachen, die Accessoires, alle in diesem Raum? Alle in dem Keller, ja. Zu Hause ist tabu. Zu Hause ist tabu. Nichts, was man entfernt hat, außer Handschellen, weil die verwende ich im Privatbereich auch. Mit deinem Freund? Ja. Ah ja. Also Fesselspiele, das ist nicht so ein Problem. Ich danke dir für den Anruf. Ja, gut. Und für die sehr seriöse Berichterstattung. Bitte gerne. Das war ja, da kann man ja auch sehr schlüpfrig drüber erzählen, aber du hast das ja sehr sachlich erzählt. Ich denke, dass die Gesellschaft das vielleicht anfangen würde, ein bisschen zu verstehen und jetzt nicht ins Perverse oder ins Lächerliche ziehen sollte. Mhm. Danke für deinen Anruf. Bitte schön. Schöne Grüße nach Österreich. Dankeschön. Tschüss, Julia. Tschüss. So, jetzt machen wir weiter mit Ralf. Und Ralf ist 23. Ja, hallo Domian. Ralf, schönen guten Morgen. Guten Morgen, ich grüße dich. So, nun bin ich gespannt, was ich von dir höre. Ja, und zwar, meine Vorliebe ist, ich fühle mich wie ein Kind und möchte es ausleben. Mhm. Du fühlst dich wie ein Kind. Ja. Und du möchtest das ausleben und lebst es vermutlich manchmal auch aus, oder? Ja, manchmal. Also. Wie denn? Bis jetzt war ich zweimal in einem Bordell, bei einer Domina. Ja, also wir bleiben jetzt ein bisschen beim Thema, ich mag schon, so ein bisschen. Ja, Weil die halt das irgendwie auch kennen, sag ich mal. Du kaufst dir dann wahrscheinlich vorher auch deine Schnuller, ein paar Pampers vielleicht und eine Babyhaube oder sowas? Ja, habe ich eigentlich alles schon zu Hause. Ehrlich? Aha. Ja, erzähl mal. Was jetzt? Ja, also gehst dann zur Domina oder warst bei einer Domina. Und was genau geht da jetzt ab? Ja, das ist halt wie bei Mutter-Kind. Also man wird halt so behandelt, also es geht halt über Fläche geben. Also du willst wie ein Baby behandelt werden, ne? Ja. Ja. Und dann muss die Domina dir ein Fläschchen kochen? Ja. Was ist in dem Fläschchen drin? Milch oder Schnaps? Nee, Milch. Richtig Milch, ja. Also richtig. Und beschreib mal, damit wir uns das so vorstellen können. Wie siehst du dann aus? Was hast du an? Dann, wenn ich da bin oder so. Ja, aber da, während sie dir das Fläschchen gibt, wie siehst du aus? Was hast du an? Also eigentlich wie ein richtiges Kind, also komplett. Also eine Strampelhose? Ja. Und wie kriegt man in dem Alter eine Strampelhose? Über Versandhäuser. Ach, da gibt es ja extra so ja, es gibt sogar einen eigenen Verlag, der jeden alle Vierteljahr ein Heft rausbringt. Habe ich schon von gehört, ja. Babygum. Also du hast ein Baby-Strampelanzug an. Ja. Was hast du unter dem Strampelanzug? Eine Windel oder nichts? Ja. Eine Windel. Ja. Ja. Und auf dem Kopf? Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Also dann liegst du da auf dem Bett? Ja. In deiner Strampelhose? Ja. Und dann kommt die Domina, die Prostituierte, die Hure, mit einem Fläschchen und nimmt dich so in den Arm und gibt dir das Fläschchen. Genau. Und dann? Und dann, dann tut man halt ein bisschen so sich halt verhalten. Also man lebt halt da auch irgendwo aus, also man kann da rumkrabbeln, also alles halt. Also man schreit auch so ein bisschen, quietscht rum, strampelt. Genau. Während die Domina dir die Milch verabreicht im Fläschchen. Ja. Erregt dich das sexuell? Das nicht. Was denn? Wenn ich die Sachen anhab, dann erregt mich das schon ein bisschen, aber ich verbinde es nicht mit Sex. Mhm. Was ist denn für dich dann der Höhepunkt, wenn du dann bei einer Domina bist und das so mit dir machen lässt? Was ist der Höhepunkt? Was ist das Schönste für dich? Eigentlich alles, wenn ich ab der ersten Minute bis zur letzten Minute. Ich tue das einfach genießen, weil es ist irgendwo. Also quasi, wenn du in diesem Kostüm bist, sag ich jetzt mal. Meine Welt ist so, am liebsten würde ich es für immer auf Deutsch sagen, ausleben. Also ich möchte mich am liebsten wieder in das Alter zurückversetzen lassen. Das geht aber im praktischen nicht. Im theoretischen, im, in der Fantasie geht es. Geht das denn so weit dann auch, wenn du bei einer solchen Frau bist, dass die dich dann auch trocken legt? Also ich mache grundsätzlich nichts. Du machst nichts, also du pinkelst nicht in die Windel? Nein, das mache ich nicht. Aber sie cremt deinen Po mal mit Penaten-Creme ein? Ja, das hat das schon, ja. Ja. Ja. Und gibt es dann irgendwann, kommst du irgendwann dann zum Orgasmus auch oder hat das gar nicht mit Sex so viel zu tun? Eigentlich nicht, also, weil ich sie eigentlich so, ich möchte am liebsten, wie gesagt, für immer so sein, auch privat, so, also immer so leben. Und ich will eigentlich gar nicht sowas haben wie Geschlechtsverkehr oder sowas. Also, da, ich bin irgendwie nicht da irgendwie so, dass ich das brauche oder sowas. Ralf, du bist 23 Jahre alt. Ja. Hast du schon mal einen Freund und eine Freundin gehabt? Ich hatte eine Beziehung seit 3 Jahre und, also 3,5 Jahre jetzt. Mit einer Frau oder mit einem Mann? Mit einer Frau. Mit einer Frau. Weiß die das? Zum Teil ja. Und macht sie solche Sachen mit dir auch zu Hause? Nein. Was wäre für dich eine Idealbeziehung, wenn du eine Frau finden würdest, die das gerne mit dir macht? Ja, also in diesem Heft, was es, wie gesagt, jedes Vierteljahr gibt, von dem Verlag, gibt es Kontaktanzeigen. Aber ich sag mal, das sind eigentlich nur meistens, also Männer, die halt Frauen suchen wie ich. Frauen, die Männer suchen, eher selten. Und dann, wenn dann halt, sag ich mal, ist das ganz schnell das Inserat also schon vergessen. Also dann ist es schon schalten da so viel hin oder ja, klar. Rufen da an. Schläfst du denn mit deiner Freundin auch ganz normal, was man so normal nennt? Bis vor ungefähr, also bis vor einem Jahr ungefähr, ja. Und dann nachher halt, sag ich mal, war bei ihr die Lust weg, halt immer die Abweisung so. Und bei mir, ich brauch's nicht, also ich verlang's nicht und ich will's auch nicht. Weil ich will, wie gesagt, in der Welt leben. Ich verstehe. Hast du nicht Sorge? Also ich bin ja bei diesen extremen sexuellen Ausformungen in der Regel immer der Auffassung, das ist alles in Ordnung, wenn man keinem anderen schadet und sich selbst nicht schadet. Ja, ja. Hast du nicht die Sorge, das können wir jetzt leider nicht mehr vertiefen, aber ich sag's jetzt einfach mal so am Schluss nochmal zu dir. Hast du nicht die Sorge, dass du dich da zu sehr in so eine Ecke, vielleicht in eine Vereinsamung auch hinein katapultierst? Ja, ich wollte mal mit einer Psychologin drüber reden, bei uns im Ort, aber hab's dann halt nicht mir getraut, weil ich kann nicht jemanden, dem ich in den Augen gucke, das so was sagen. Pass auf, wir machen Folgendes. Ich biete dir an, dass du mit meinem Psychologen, dem Peter, jetzt hier gleich nochmal ein paar Worte reden kannst. Das kann ich. Ja? Dann leg mal auf und der Peter ruft dich gleich sofort zurück. Ja, Ralf, machen wir so? Gut. Alles Gute. Gut, danke für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik, Jeanette Krause. Das war unsere Sendung Heimliche Vorlieben. Wir haben ja wunderbare oder sehr abgefahrene Dinge erfahren. Ich würde mal vorschlagen, wir machen demnächst nochmal so eine Sendung, weil das Reservoir scheint ja riesig zu sein von doch interessanten Geschichten und heimlichen Vorlieben. Ich freue mich auf euch morgen. Ich hoffe pünktlich 1 Uhr Radio 1 Live, pünktlich wieder Fernsehen, Telefon-Talkshow Domian. Ich wünsche eine schöne Nacht und sag gut, tschüss, bis morgen, ciao.